Erster, prahl nicht mit dem, was morgen passieren wird, denn du weißt nicht, was der Tag bringen kann. Zweiter, lass andere dich loben und nicht deinen eigenen Mund, ein Fremder soll dich preisen, nicht deine eigenen Lippen. Dritter, ein Stein ist schwer und Sand hat Gewicht, aber der Ärger eines Narren ist schwerer als beides zusammen. Vierte, Wut kann grausam sein und Zorn sehr stark, aber niemand kann der Eifersucht widerstehen. Fünfter, es ist besser, offen kritisiert zu werden, als Liebe zu haben, die man geheim hält. Sechste, Wunden von einem Freund sind ehrlich gemeint, aber die Küsse eines Feindes sind falsch. Siebter, wer satt ist, mag keinen Honig, aber wer hungrig ist, findet sogar Bitteres süß. Achter, ein Mann, der seine Heimat verlässt, ist wie ein Vogel, der sein Nest verlassen hat. Neunter, Salböl und Weihrauch erfreuen das Herz, aber die Freundschaft eines Menschen ist angenehmer als duftende Hölzer. Zehnter, verlass weder deinen Freund noch den Freund deines Vaters. Geh nicht zum Haus deines Bruders, wenn du in Not bist, denn ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne. Elfter, sei weise, mein Sohn, und mach mein Herz froh, damit ich dem antworten kann, der mich beleidigt. Zwölfter, ein kluger Mensch erkennt Gefahr und versteckt sich, aber unvorsichtige Menschen gehen weiter und müssen die Folgen tragen. Dreizehnter, nimm ihm sein Kleid, wenn er für einen Fremden gebürgt hat, und fordere eine Sicherheit von ihm, weil er sich für eine fremde Frau verbürgt hat. Vierzehnter, wenn jemand seinen Nachbarn am frühen Morgen laut segnet, wird das wie ein Fluch angesehen. Fünfzehnter, eine tropfende Dachrinne an einem Regentag und eine streitsüchtige Frau sind sehr ähnlich. Sechzehnter, wer versucht, eine streitsüchtige Frau aufzuhalten, versucht auch, den Wind festzuhalten oder Öl mit der Hand zu fangen. Siebzehnter, so wie Eisen schärft, so hilft ein Mensch dem anderen, besser zu werden. Achtzehnter, wer einen Feigenbaum pflegt, wird seine Früchte essen, und wer seinem Herrn dient, wird geehrt werden. Neunzehnter, so wie ein Gesicht sich im Wasser spiegelt, so zeigt das Herz eines Menschen, wie er wirklich ist. Zwanzigster, die Unterwelt und der Abgrund sind nie satt, genauso sind auch die Augen der Menschen nie zufrieden. 21. Ein Tiegel ist für Silber und ein Schmelzofen für Gold, so wird ein Mensch danach beurteilt, was andere über ihn sagen. 22. Selbst wenn du einen Narren in einem Mörser zerstampfst wie Getreide, wird er seine Dummheit trotzdem nicht verlieren. 23. Achte gut auf deine Schafe und kümmere dich um deine Herden. 24. Denn Reichtum bleibt nicht für immer, und eine Krone wird nicht von Generation zu Generation sicher weitergegeben. 25. Wenn das Gras verschwunden ist und neues Grün wächst und die Kräuter von den Bergen gesammelt wurden, 26. Dann hast du Lämmer für deine Kleidung und Böcke, die du verkaufen kannst, um ein Feld zu kaufen. 27. Außerdem hast du genug Ziegenmilch für dich, für deine Familie und um deine Mägde zu versorgen.